Hallo, liebe Kinder da draußen. Wenn ihr ganz bis zum Schluss durchhört, erfahrt ihr auch etwas über Füchse. Ey, hab schon wieder ein Déjà-vu, Marc. Ich hab echt ein Déjà-vu gerade. Und was passiert, wenn man auf die 1 drückt? Auch das hört in dieser Folge, also unbedingt dranbleiben. Happy New Year und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der sich auch in 2024 den guten Vorsätzen stellen wird. Naja, es wird ein Kampf. Ob er gewinnen wird, werden wir sehen. Gleich mehr dazu. Hier ist er. Hier ist René. Hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen. Happy New Year. Tanzgeräten auch von mir. Heute an diesem wunderschönen... Stefan, du hast gerade ein Paradoxon erzeugt. Heute am wunderschönen 27.12. Für euch ist aber mindestens schon der 2. Januar, ne? Ist wie bei Raumschiff Enterprise, ne? Oder der 1.? Der 1. Ist ja auch egal. Heute wie immer mit dabei der Erfinder der Brummschleife. Hallo, Marc. Grüß dich. Hallo. Ich freue mich sehr darüber, dass ich endlich wieder einen neuen Titel von euch bekommen habe. Ich schreibe ihn gleich zu den anderen. Ja, war ein etwas längerer Titel. Ah ja. Und hallo René, hallo Stefan, hallo da draußen. Und los geht's in die wilde Fahrt 2024. Jawohl. Wir sind noch gar nicht da. Ihr seid wo schon ihr da. Schon seid. Die beiden halten gerade Getränke in die Kamera. Ich weiß gar nicht warum. Wir müssen prosten. Genau. Wir müssen prosten. Ah, na dann, Prost. Sag Neuer. Mal. Die Zigarette, die du da zwischen den Fingern hältst. Ich wollte auch gerade sagen. An diesen Strohhalm. Ein Papierstrohhalm, die täuschen, nee, ein Plastik. Er sah aus wie eine sehr, sehr lange Zigarette. Dachte ich auch. Gut, dann an dieser Stelle Prost. Das ist ein Glas. Bei mir ist es Glühwein im Weinglas, weil Weihnachten ist vorbei. Jetzt wird der Glühwein kalt getrunken. Es ist ja ekelhaft. Ja, ich sag's dir. Das arme Glas. Aber wie wir es vorausgesagt haben, heute am Aufzeichnungstag, 27. Dezember, nicht ein Weihnachtslied mehr am Radio gehört heute. Ja, so wie sich das gehört. Weihnachten ist vorbei. Das ist eines der Feste, das ist von einer Sekunde zur anderen. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß da. Ich will's hier, kommen Sie mal hier, machen Sie mal auf den Laden hier, ich will was zurückbringen hier, hab doch Scheiße zu Weihnachten geschenkt gekriegt, ich will ja umtauschen hier. Ja, naja, aber dann lass uns doch gleich mal ein bisschen smalltalken. Weihnachten, wie war's für euch? Habt ihr, da wo Marc jetzt gerade so ein bisschen erzählt hat, fallen mir ein paar coole WhatsApp-Status-Sprüche ein? Aha. Ja. So nach dem Motto, wenn ihr zu unzufrieden seid mit euren Geschenken, denkt dran, irgendwo musste ein Kind ein Bayern-Trikot auspacken. Das gibt es auch im Eishockey und da heißt es ein Adler-Mannheim-Trikot. Genau. Das ist ja mindestens genauso lustig. Ja, man sieht es markförmlich an hier im Monitor. Ja. Ihr kennt mich doch, ich lache da nur über meine eigenen Witze. Das stimmt und die sind ja auch noch schlecht, das kommt ja auch noch dazu. Das sagt die Richtige. Genau. Aber gut. Fangen wir einfach mal an bei unserem Patchwork. René, der hat ja wahrscheinlich die meisten Feierlichkeiten in den letzten Tagen erlebt und ich finde, du siehst eigentlich gut aus für 4 Tage volles Programm, oder? Ja, da kann du ich hast dir dich sogar rasiert. Erstmal, wahrscheinlich hast du sogar Patchwork, gewaschen. Patchwork, René, dann hört sich das für mich immer an, als wäre ich das Kind vieler Eltern. Du bist das Elternteil vieler Kinder. Mein Weihnachten war relativ entspannt und ich habe tatsächlich das erste Geschenk erst am 26. Dezember ausgepackt. What happened? Warum? Hing damit zusammen, dass Weihnachten doch sehr an den Kindern hängt und am 24. hatten wir leeres Haus und am 25. hatten alle anderen schon, bei denen wir waren, Bescherung gemacht. Deswegen hat sich unsere Bescherung dann auf den 26. verschoben. Aber war das schlimm für dich? Nee, gar nicht. Jo. Also für mich war ehrlich gesagt viel schlimmer, dass die Vorweihnachtszeit dieses Jahr so extrem kurz war. Ja. Hat aber wahrscheinlich auch ein bisschen oder zunehmend mit der digitalen Shoppingwelt zu tun, weil man kommt ja gar nicht mehr vor die Tür, wie früher, um Weihnachtsgeschenke besorgen zu müssen und ist dann zwangsläufig mit Weihnachtsdeko konfrontiert. Ja, Marc. Da würde ich gerne ergänzen, dass ich beobachtet habe, dass es dieses Jahr wahnsinnig, also im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wahnsinnig entspannt war draußen, auch noch auf dem letzten Plutz, wie der Berliner sagt, irgendwie noch Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Denn die Geschäfte waren nicht überfüllt, die Regale waren nicht leer gekauft. Und das muss tatsächlich, jetzt wo du es sagst, René, daran liegen, dass viel online passiert. Mhm. Also in den Geschäften muss ich sagen, super entspannt. Marc, ich muss aber ganz deutlich denken, ich war zwar nicht, also nicht im Zusammenhang mit Weihnachtsshopping, aber ich war am Kunam bei Käthe Wohlfahrt. Ah. Du berichtest es ja. Hast du ihn gegrüßt? Habe ich nicht, aber ich habe auf den Flyern gesehen, dass da tatsächlich eine Verbindung zu Rothenburg besteht. Mhm. Und ja, es ist letztendlich tatsächlich so, wie wir durch deine Erzählung schon vermutet haben. Es ist voll mit Weihnachtsklimbim. Und ja, also wenn man keine Weihnachtsstimmung hat, dann sollte man einfach mal einmal durch den Laden marschieren, dann ist das Problem auch gelöst. Mhm. Ja, danach hat man denn auf jeden Fall Weihnachtsstimmung oder man wird komplett wahnsinnig. Oder ja. Beides. Bei den meisten ist es beides. Davon bin ich überzeugt. Stefan, hast du ein paar Weihnachtsmärkte besucht? Ich diesmal überhaupt nicht dieses Jahr. Also es ist nicht dazu gekommen, dass ich irgendwie einen Weihnachtsmarkt von innen gesehen habe, wie man so schön sagt. Und ich fand auch, ich war die letzten Tage viel draußen, habe viele Spaziergänge gemacht und auch so hier durch die Siedlungen gelaufen und ich fand im Vergleich zu den letzten Jahren war deutlich weniger Deko an den Häusern. Also, weiß nicht. Marc, was hast du dazu? Also, weniger Deko an den Häusern, ja, ein Stück weit, nämlich zumindest derart, dass diese unsägliche Quasi-Tradition, dass man einen nahezu abstürzenden Weihnachtsmann irgendwie sich an den Balkon hängt, dass das jetzt irgendwie nicht mehr so stattfindet. Also das machen die Leute nicht mehr. Also diese Deko ist offensichtlich aus der Mode gekommen, was ich gut finde. Aber zum Thema Weihnachtsmärkte, ich habe dieses Jahr einen für mich komplett neuen Weihnachtsmarkt entdeckt. Und zwar wohne ich ja hier in Neukölln an der Grenze zu Britz. Und nicht weit von hier ist die Spätstraße und dort gibt es auch die Spätsche Baumschule und die haben auch einen Weihnachtsmarkt. Und jetzt haben wir der Sache nochmal eine Chance gegeben. Tina und ich, wir waren schon 2-3 Mal dort, immer zu irgendwelchen anderen Festivitäten, aber das hat uns irgendwie immer nicht so geflasht. Und jetzt mussten wir feststellen, kiek mal an bei uns hier um die Ecke, da gibt es einen richtig tollen Weihnachtsmarkt. Und ohne nicht so ein Weihnachtsrummel wie in Lichtenberg, sondern ein richtig schöner Weihnachtsmarkt. War nett. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Mit Glühwein, Plätzchen. Nee, was kriegst man? Alles. Klassischen? Ja, siehst you du, name genau, it, they bring it. Ist, kann ich was zu sagen, Stefan? Was man auf einem üblichen Weihnachtsmarkt bekommt? Weil ich hatte im Rahmen einer Ehrung eine Weihnachtsmarkt-Busrundfahrt durch Berlin bekommen. Mit einem Politiker bestimmt. Nee, nein, diesmal nicht. Was, okay. Sonst kommt er doch nicht mehr aus dem Haus. Ohne politischen Hintergrund. Nein, und da sind wir am Kudamm und Umfeld an einigen Weihnachtsmärkten vorbeigefahren und der Guide wusste einiges zu berichten und der hat unter anderem gesagt, Weihnachtsmärkte, also auch der am Breitscheidplatz, den hat er gesagt, das sind zum Teilweise ja nur noch fressen hier, fressen da. Mhm. Ne? Also das sind gar keine richtigen Weihnachtsmärkte mehr, wie er sie kennt. Für ihn ist ein Weihnachtsmarkt einer, wo er hingeht und Weihnachtsgeschenke kauft. Ach, Handwerk. So? Ja, das ist für ihn ein Weihnachtsmarkt und der Name im Prinzip sagt das ja auch. Ne? Also für mich ist auch ein Weihnachtsmarkt, da gibt es Fressbuden, da gibt es Rummelgeschäfte ein bisschen. Nicht zu viel, ein bisschen ist okay, aber hauptsächlich irgendwie Stände mit, Kunst. Mit Lebensmitteln ist ja falsch. Handwerkliche mit irgendwelchen, Kunst. Mit Snacks und so und handwerkliche Kunst auch dazwischen. Aber offenbar ist die Geschichte des Weihnachtsmarktes eine ganz andere. Genau, liebe Fahrgeschäftbetreiber, höchstens 3 Geisterbahnen pro Weihnachtsmarkt. Das sonst reicht. Ist das nichts für René. Genau. Ja, naja, gut. Mal sehen, vielleicht nächstes Jahr, in 2024, neuer Versuch. Mal gucken, wie es da ist. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil ich plane im kommenden Jahr 2024, was für euch, liebe Hörer, da draußen schon angefangen hat, einfach mal weg zu sein. Über die Weihnachtsfeiertage und vielleicht sogar über den darauf folgenden Jahreswechsel. Einfach mal dem ganzen Wahnsinn hier entfliehen. Mhm. Berlin ist etwas ungemütlich geworden um die Zeit des Jahreswechsels. Also gerade so ein Silvester hier die letzten Jahre. Ich weiß auch nicht, was sie bei mir hier in der Straße veranstalten. Die spielen hier irgendwie Krieg. Ja, und mit zunehmendem Alter habe ich da immer weniger Verständnis dafür. Und deswegen werde ich einfach mal das Feld räumen. Mr. Grinch, Sie können Weihnachten nicht entfliehen. Weihnachten findet überall statt. Aber zu anderen Zeiten. Leck mich am Arsch. Ja. Ich werde einen Platz finden. Ja, ob du sagst mal ganz ehrlich, ob jetzt nur 7 Stunden früher oder später stattfindet, macht jetzt auch keinen Unterschied. Wenn du den richtigen Flug buchst, kannst du dem entfliehen, ja. Aber ich kann Marc total verstehen. Also ich habe auch einige Freunde gehabt, die haben Fotos von der Ostsee gepostet. Also die waren Weihnachten auch unterwegs und sind hier raus. Ja. Geht für mich gar nicht. Weihnachten ist ein, halte ich sehr traditionell mit der Familie, muss so sein. Ja. Das ist die einzige Chance, die Familie mitnehmen. Gesicht zu bekommen. Hat doch keiner gesagt, dass du sie gleich verlassen sollst. Na. Ich glaube, Stefan hatte schon von meinem Problem erzählt, dass meine Familie sehr, sehr groß ist. Also ist ein Problem. Ja, es gibt auch Züge. Wenn du sie nicht ins Auto kriegst, ab und zu. Wir besiedeln hier einen kompletten Stadtbezirk. Ja, genau. Nee, nicht, dass hier falsche Bilder entstehen. Nein, nein. Aber ganz kurze Frage zum Weihnachtsbaum. Ich habe nämlich eine sehr positive Erfahrung gemacht, was den Weihnachtsbaum betraf. Welche Fraktion, Stefan? Du bist der Fraktion Plasterbaum? Ich? Fraktion Luft? Du hast gar keinen Weihnachtsbaum? Was soll ich mit dem Weihnachtsbaum? Alter, nur wegen der Stimmung. Wegen der Stimmung? Ich habe grüne Smartlichter. Woher weißt du denn, dass Dezember ist und Weihnachten? Na, weil er sich den Bart abrasiert hat, weil der November vorbei ist. So ist es. Stefan, nächstes Jahr übrigens, November bist du mit dabei, ne? Ich? Versprochen, danke. Ja, gut, selbstverständlich, okay. Stefan. Du bist jetzt in dem Alter. Ich bin nur Gast und Zuhörer. Ja. Marc, wie sieht es bei dir aus? Fraktion Holz oder Plastebaum? Weder noch. Ach, Katzenbesitzer. Scheiße, stimmt. Das hat damit gar nichts zu tun. Wir sind nicht so die Weihnachtstypen und wir haben so ein paar Figürchen, die wir hinstellen, so ein paar Stehrümpchen und haben so ein bisschen Weihnachtsschischi und selbstverständlich Adventskalender. Aber ein Weihnachtsbaum kommt uns nicht in die Bude. Aber warum? Nee, das nimmt nur Platz weg und es hilft uns nicht, Weihnachtsstimmung zu erlangen. Dann okay. Lieber Radio gut, an. Und dann würde ich sagen, dann genau. Hört ihr beide nur zu. Dann bin ich jetzt mit den Zuhörern alleine. Also, ich bin Fraktion Holzbaum, groß geworden Fraktion Plastikbaum. Ich habe mit dem Plastikbaum auch gar kein Problem. Für mich total nachvollziehbar, wenn man 200 Euro für einen oder 100 Euro für einen Plastikbaum ausgibt, den jetzt aus der Kiste holt. Alles fein, der macht dieselbe Stimmung. Aber wie gesagt, ich hole mal einen Holzbaum und in den letzten Jahren habe ich da eine Preissteigerung erfahren. Was denkt ihr, was man für einen 1,50 Meter großen Baum, Weihnachtsbaum bezahlt? Die Spitze, die müssen wir außen vor lassen, weil das ist wie bei der Eidechse. Der Körper des Tieres ist immer fast genauso lang wie die Spitze oder der Schwanz. Also 1,50 Meter mit Spitze 1,70, 1,80. Wie teuer, Marc? Was denkst du? Ganz kurz vor Weihnachten bei Hornbach um die 20 Euro. Alter, du kennst dich richtig gut aus. Du kennst dich richtig gut aus. Absoluter Volltreffer, genauso ist es nämlich. Aber ich habe in der Vergangenheit 30 Euro bezahlt für selbe Baumgröße. Habe letztes Jahr 45 Euro bezahlt. Wir nehmen natürlich dann immer die Werdersche Tanne vom Tannenmarkt, der dann irgendwie wie aus dem Boden, aus dem Nichts erscheint. Mhm. Genau. Und ich habe mir auch Pop gesagt. Pop-up. Stimmt, Pop-up-Tannenmarkt. Da ist der Begriff wieder, ja. Nee, und ich hatte mich dieses Jahr, hatte ich gedacht, okay, komm, wir gehen einfach mal zu so einer, weil ich durch Zufall gesehen habe, dass ein Baumarkt, also Hornbach nämlich genau, der ist ja neben Ikea bei uns und neben dem anderen hier Omi, die sind ja bei uns alle drei nebeneinander, habe ich einen vergessen, Hellwig ist gleich dahinter noch, ja. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, gehst du mal dahin und ich war erstaunt, dass man für 21 Euro, waren es genau, 21,99 wahrscheinlich, einen vollwertigen 1,70 Meter Baum bekommt. Also kurz vor Weihnachten hast du den gekauft oder hast du den gekauft? Ne, wir kaufen in der Regel in der Woche, in der Heiligabend ist. Also das ist, glaube ich, unmittelbar vor Weihnachten, ja. Okay. Und wir haben ihn mit dem Bus transportiert, mit dem BVG-Bus. Du, ich habe mich informiert vorher. Und ich habe eine Pressemitteilung oder eine Erklärung von 2002 gefunden, in der die BVG sagte, ey, alles entspannt und so, wenn man Rücksicht nimmt, ist kein Thema, auch Weihnachtsgeschenke. Den Weihnachtsmann würden wir ja auch nicht abweisen, wenn er mit dem vollen Sack im Bus steht. Von daher waren wir ziemlich sicher, dass das unproblematisch ist. Ja. Und Andere Leute wichsen dem Busfahrer an, dass er doch hinten die Behindertenklappe runtermachen soll, damit sie endlich ihre Europalette in den Bus hinten reinschieben können. Also da trägt ein Weihnachtsbaum nicht stark auf. Oder dass das Klo im Bus voll ist. Muss mal erklärt werden. Ja, so ist das. Ja, aber hört sich doch gut an, René. Und das heißt, der Weihnachtsbaum steht noch und fliegt am 6. Januar raus. Ach so, siehst du, das ist ein guter Hinweis. Nein. Wir haben es leider verpasst. Wir liefern sie noch nach. Die BSR-Entsorgungstermine für die Tannen, das sind ja 2 im Jahr. Ja, wir werden den letzten Termin jedes Jahr nehmen, weil ich meine, gut, jetzt hat er nur 20 Euro gekostet, aber sonst, wenn er so teuer war, haben wir schon gedacht, dann wollen wir da von dem Ding auch ein bisschen was haben. Ja, eben. Außerdem, wo sollen wir sonst wissen, dass Januar ist? Und wie unterscheidet sich Dezember von Januar anhand des Baums? Die liegen alle unten auf der Straße. Nein, in der Wohnung. Ach, in der Wohnung. Wie erkennt man in der Wohnung, ob Januar oder Dezember ist? Mehr Nadeln und Geschenke ausgepackt. Das ist der Punkt. Früher war es so, im Januar hatte der Baum keine Nadeln mehr, aber heute ist es so, der hatte wahrscheinlich selbst im März noch Nadeln. Du musst unter dem Baum gucken. Wenn nur noch loses Geschenkpapier liegt, weißt du, es irgendwie irgendwas mit Januar. Ja. Eieiei. Schöne Tradition, René. Apropos genau. Tradition, habt ihr noch irgendwelche Traditionen, die ihr dieses Jahr vielleicht mal gemacht habt oder zum ersten Mal gehört habt? Weil ich kann da mit einer Tradition dienen, die ich noch nie gehört habe. Also, was man durch den Podcast ja mittlerweile weiß, was bei mir jetzt schon seit 2 oder 3 Jahren Tradition ist, ist der Movember. Ich meinte jetzt weihnachtliche Tradition. Ach so, weihnachtliche Tradition. Ja. Naja, Kartoffelsalat zu Heiligabend. Also, ja, klassisch. Nee. Also Schinken, Knacker, Wiener und Kartoffelsalat. Gerne auch selbst gemacht. Oder halt zu Silvester sowas wie Bleigießen oder sowas alles. Ne? Ich weiß nicht, macht man das heute noch? Schon lange her bei mir. Na, Bleigießen, das glaube ich nicht, da wegen der Umwelt und so. Und Blei ist auch nicht gut für die Gesundheit. Ja. Das kann man überall noch nachlesen. Musst du nur mal die Bibel aufschlagen, da ab Seite 250 ist das wunderbar erklärt. Sehr gut, sehr gut. Ja, also für euch, liebe Zuhörer und Hörerinnen. Marc übt schon für seinen Witz, deswegen hat er schon hier den Dialekt. Als ob ich nur einen Witz hätte. Genau. Später dazu mehr. Nein, ich habe auch in den sozialen Medien und von Freunden habe ich zum ersten Mal gehört von den, jetzt muss ich mal kurz, wie heißen die, von den Rauhnächten. Von den sozialen Mädchen. Von den Rauhnächten, habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Marc? Auch nicht. Nein. Wow. Wie gesagt, ich auch nicht, aber das ist eine Tradition. Nicht um den heißen Brei rumreden, einfach rauskloppen. Es geht um Wünsche. Man wünscht sich was. Man hat 13 Wünsche fürs kommende Jahr. Das heißt, am 26. spätestens musst du die 13 Wünsche aufgeschrieben haben. Du knitterst die zusammen, dass du nicht lesen kannst, packst sie in einen Behälter und ziehst jeden Tag bis zum 6. Januar einen Wunsch. 13 Wünsche, ja. 13 Wünsche, weil ein Kalenderjahr hat ja 12 Monate, deswegen 13 Wünsche. Und warum, sage ich jetzt? 12 Wünsche, die ersten 12, die du ziehst, guckst du dir nicht an, die verbrennst du. Was? Du verbrennst diese Wünsche und dann gehen die in Erfüllung. Der erste Wunsch im Januar, der zweite und so weiter. Und der 13. Wunsch, der dann übrig bleibt am 6. Januar, den guckst du dir an. Und das ist quasi der Fokus, auf was du dich im neuen Jahr fokussieren musst, dass das in Erfüllung geht. Das sind die Rauhnächte, habe ich vorher noch nie gehört. Und da gibt es verschiedene Abwandlungen, aber so habe ich das verstanden. Ich bin ja immer ein bisschen langsamer, ich muss noch mal ganz kurz rekapitulieren. Gerne. Seht ihr, wie ich mit dem Finger den Mond berühre? Ja, sehr, sieht cool aus. Ist das ein Zeichen? Ja. Also, Rauhnächte. Genau. Du hast gesagt, man zieht 13, schreibt 13 Wünsche, Wünsche auf und ist am 6. Januar fertig. Ja. Das heißt, mathematisch beginnt man nochmal an welchem Tag? Oh, fang mir nicht an mit Mathematik. Ja. Am 25. Dezember. Das ist jetzt schon ein bisschen zu spät. Richtig. Für dich ist es zu spät. Kannst du dir für nächstes Jahr aufschreiben. Aber kann ich das nicht einfach später machen? Ich finde die Idee ja ganz geil. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert oder ob das vielleicht Unglück bringt. Das weiß man bei so einem Ritual nicht. Dann lasse ich es lieber. Ja, dann schreibe ich mir auch für nächstes Jahr. Ja. Habe ich. No. Aber weiter ganz ehrlich, warum haben wir das nicht in Rituelle Verbrennung von Wünschen. Ja. Das geht ja in eine ganz seltsame Richtung. Ich muss Informationen nachliefern. Es tut mir ganz herzlich leid. Herzlich willkommen zur Folge 128. Ja, richtig, das haben wir noch gar nicht gesagt. Stimmt. Heute am 27.12. 3 Tage nach Weihnachten. So, jetzt haben wir auch den zeitlichen Kontext und ihr wisst, warum das so spät ist. Ja. Hätten wir das nicht in Folge 127 eigentlich erwähnt? Jetzt kommt Klugscheißer. Da wusste ich es noch nicht. Es ist natürlich 2 Tage nach Weihnachten. Und genau genommen ist es sogar erst 1 Tag nach Weihnachten. Weil Weihnachten ist der 25. und 26. Ja, mal Heiligabend Dezember. Das ist eindeutiger. Und der 24. ist ja nur der Heilige Abend. Marc, das hat nichts mit Klugscheißen zu tun. Ich habe dich einfach nur verrechnet. Und apropos, Marc, du kannst dich schon drauf freuen. Ich habe nachher noch eine Rechenaufgabe für unseren lieben René. Ich habe, vorher möchte ich noch ein paar Zahlen liefern. Ich habe zwischenzeitlich mal recherchieren lassen, wann die Abholtermine sind. Ja. Das läuft hier in Berlin bei der BSR so, dass man auf die Internetseite gehen muss, gibt seine Straße ein und dann wird automatisch ermittelt, welche Termine das sind. In meinem Fall, ich kann verraten, dass ich irgendwo in der Nähe aus Tempelhof-Schöneberg komme, sind es der 13. Januar und der 20. Januar. Ihr merkt schon, es sind 2 aufeinanderfolgende Wochen. Und in beiden Fällen ein Samstag. Ich vermute, das wird in anderen Stadtbezirken relativ ähnlich sein. Wir können es mal den Check für Neukölln. Ja, du musst eine Straße in Neukölln können und dann geht das. Ja, wie wäre es mit Britzer Damm oder so? Warte mal, ich mache jetzt mal ganz kurz Hellersdorf. Knapp daneben, ja. Übrigens, auch witzig, auf der Seite ist natürlich ein PDF, was man sich runterladen kann. Da kommt dann aber die Seite 404. Für die, die es nicht wissen unter euch, das ist die Fehlermeldung für Seite nicht gefunden. Das wohl ein einmal mit Profis arbeiten. Echt mal. Also ich kann zu der Aktion sagen, dass natürlich jedes Jahr von unserer Hausverwaltung dieser Flyer unten hingehangen wird, damit jeder Mieter Bescheid weiß. Oh, das ist aber ein Service. Ja. Wir kriegen eine neue Hausverwaltung neues Jahr. Und die haben sich noch gar nicht gemeldet. Die alte Hausverwaltung hat sich zwar schon abgemeldet. Ja, wir danken sehr für die lange erfolgreiche Zusammenarbeit und den Erwerb der Hans-Thälmann-Plakette. Keine Ahnung. Deine Hausverwaltung jedenfalls, aber es gab nicht mal einen Weihnachtsgruß. Nullinger, also die sind offensichtlich schon, lass mich in Ruhe mit dir, Scheiße. Du hast keinen Weihnachtsgruß von deiner Hausverwaltung bekommen? So sieht's aus. Ist ein Unding. Nicht wahr? Ich auch nicht. Und die neue Hausverwaltung hat sich auch noch nicht mal angemeldet, so nach dem Motto, aber ja, wir sind demnächst für Sie da. Was hast du? Ich habe einen Weihnachtsgruß bekommen von meinem Ferienwohnungsvertreiber, Vermieter. Ich war an der Nordsee gewesen letztes Jahr, also wissen wir. Sei vorsichtig, René, ich glaube, der will was. Da gab es eine Weihnachtskarte, was mich sehr gefreut hat. Absolut. Und übrigens in Marzahn-Hellersdorf, zumindest in dem Bereich, in den ich gesucht habe, werden die Weihnachtsbäume ebenfalls am 13.01. und am 20.01. abgeholt, jeweils einen Samstag. Ja. Gut. Danke. Kann ich kurz noch was Technisches erzählen? Mach das. Ich habe, ich bin ja bei einem Internetbetreiber, der mal. Er hat Internet. Genau. Früher war es Kabel Deutschland, heute ist es Vodafone, obwohl es könnte auch Telekom, O2 oder sonst was sein. Pure sein. Oder Pure. Auf jeden Fall hatte ich das Problem, dass ich ja leichte Internetprobleme hatte, die sich aber ausschließlich auf WLAN konzentrierten. Das heißt, mit WLAN angeschlossenen Geräten war meine Internetverbindung ein Zehntel von dem, was es hätte sein sollen. Und jetzt habe ich mal intensivere Tests gemacht und habe festgestellt, wenn ich neben dem WLAN-Router sitze, habe ich immer noch die Hälfte der Internetverbindung oder Geschwindigkeit, die ich gekauft habe. So, jetzt habe ich da angerufen. Ist ein Abenteuer, aber ich muss sagen, bei Vodafone, die ja so ähnlich sind wie Telekom, O2, 1&1 und Pure, ist es so, dass man, wenn man da anruft und die Warteschleife gelangt, dass dann jemand sagt, war das telefonisch? Ich habe irgendwie, du musst mit dem Chatbot sprechen. Ich habe mit dem Chatbot gesprochen und da habe ich gesagt, ich habe Probleme mit meinem Kabelrouter. Und dann fragt er, ist das eine Fritzbox? Ich sage nein. Und dann sagt er, dann wende dich an deinen Hersteller. Da denke ich, was, ihr stellt mir ein Gerät hin und dann soll ich mir an den Hersteller wenden? Und dann habe ich gesagt, da bin ich nicht so glücklich mit deiner Antwort. Und dann hat er gesagt, okay. Willst du mit einem Menschen reden? Und da habe ich gesagt, ja. Und da hat er mir 3 Termine vorgeschlagen. Mhm. Und dann habe ich einen der Termine angenommen und zuverlässig, wie Vodafone ist, also diese Firma, die das fast das gleiche macht wie Telekom und Virk Intercom, oder Pure Plus, ja, haben sie angerufen, genau zu dem Zeitpunkt, der vereinbart war. Und dann hat der Techniker, ein bisschen mit dem Techniker geredet, hat sehr gut zugehört, ne, war also ein sehr angenehmes Gespräch, ein sehr zielführendes Gespräch. Und auf jeden Fall kamen wir zu der Erkenntnis, die ich nicht ganz teilte, dass das Gerät einfach schon so alt ist, dass es dann schwächer wird und dann wird das Internet ein bisschen langsamer. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber nur über die WLAN-Antenne. Ja, er sagte, das ist wie beim Menschen. Das wird dann halt, und dann dachte ich, okay, 6 Jahre ist halt aber auch echt ein Alter. Ja. Ja, egal, war mir auch wurscht, weil er sagte, wir werden das Gerät austauschen. Also es war wirklich so alt, dass es mittlerweile gar nicht mehr vertrieben wird. Ja. Und da sagt er, sie kriegen dann nächstes Jahr ein neues Gerät. Das kriegen wir leider nicht mehr hin und war auch super halt auf mein Verständnis und so. Also ich dachte so, Mensch, ist doch alles gut. Wir leben alle. Jetzt beruhig dich doch mal. Wir leben alle noch, alles gut. Genau. Niemand ist verletzt. Ja. Ja, und dann kam, aber ist doch super. Kam auch schon 2 Tage später das Gerät. Und er sagte mir noch am Telefon, das ist ganz easy, einfach das alte abstöpseln, das neue ranstöpseln, alte in die Kiste packen, zurückschicken und fertig. Habe ich natürlich prompt gemacht. Und schon ging es nicht mehr. Ja, und dann ging es tatsächlich nicht mehr, weil wann immer ich versuchte, das Internet aufzurufen, sagte der Router, er möge doch erst freigeschaltet werden. Ja, ist auch ganz easy, man muss nur den Freischaltungscode eingeben, der auf der Auftragsbestätigung steht. Ja, pfff. Ich hatte einen Zettel dabei, da stand drin, abstöpseln, ranstöpseln und im Internet surfen. Da war nichts. Ne? Dachte ich, na, rufst du die Hotline an. Die sind ja total nett und die sind ja fast so cool wie die von E-Plus, die Leute. Und von O2. Oder von Pure. Oder von Pure. Und auf jeden Fall ist der Automat, durch den du geleitet wirst, so intelligent, dass er sagte, sie haben ein Problem mit dem Internetanschluss. Gucken Sie bitte im Internet nach, wie der Stand der Dinge ist, weil wir arbeiten gerade daran. Haben Sie ein anderes Problem? Drücken Sie die 1, wenn es mit Telefon zu tun hat, die 2, wenn, ne? Und du kommst halt, wann immer du sagst, du hast ein Problem mit deinem Internetanschluss, kommst du wieder auf, dass es nicht möglich ist, du sollst einfach warten, das ist in Arbeit. Ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen habe, dann musste ich irgendeine Service-PIN, wollte er dann wissen, da dachte ich, was für eine Service-PIN, dann sag mir doch wenigstens, wo ich die finde oder so. Und ja, ich habe es irgendwie hinbekommen, dass ich in einer Warteschleife landete und da hieß es, die Wartezeit ist länger als 45 Minuten, wenn sie jetzt die 1 drücken oder vielleicht auch die 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr genau, dann reservieren wir ihnen den Spot in der Warteschleife und rufen sie an. Da dachte ich erstmal so, mega geil, also wirklich geiler Service. War mir ein bisschen unsicher, ob das technisch funktioniert, habe also aufgelegt danach, nachdem ich diese Option in Anspruch genommen habe. Und habe mit einem zweiten Telefonsicherheitshalber nochmal angerufen, weil ich noch nicht so überzeugt war, dass das funktioniert und ich wollte meine eigene Leitung nicht belegen. Aber tatsächlich nach 1,5 Stunden um 22.30 Uhr oder irgend sowas klingelt das Telefon und da war ein Mitarbeiter dran und der konnte dann mein Problem letztendlich auch lösen. Hat mich einen halben Nachmittag gekostet, aber es funktioniert. Und tatsächlich, das alte Gerät muss eine Altersschwäche gehabt haben, denn jetzt habe ich Internet, so wie es jeden Monat auf der Rechnung steht. Es ist keine Altersschwäche in dem Sinn. Das alte Gerät funktioniert nach wie vor. Es ist nur so, dass das alte Gerät einfach die neuen Protokolle nicht unterstützt. Genau, so ist es. Also ja, also ich glaube auch, dass es eine technische Erklärung gibt. Er sagte zu mir, Sie müssen sich das vorstellen, das Gerät, das wird ziemlich heiß und dann kommen schlechte Datenpakete an und auch gute Datenpakete. Und ich dachte so, weißt du, wenn ich das Gerät ausschalte und einschalte, dann denkt der, hallo, bin ich neu geboren? Ja, ja. Aber ist doch schön. Endlich Happy End, René. Und ich kann mich erinnern, ich habe dir das ja schon vor Jahren mal empfohlen, dass du dein Gerät tauschst, weil du dich ja schon lange beschwert hast. Ja. Schön, dass du es endlich gemacht hast. Jetzt hatte ich nur das nächste Problem. Jetzt ist das Gerät so neu, dass ältere Geräte wie die Sonos Box nicht mehr so richtig funktionieren will, weil sie sagt, also ein WLAN-Netzwerk, was langsam, also 2,4 und 5 GHz kann, das ist ein bisschen viel. Damit wir nichts zu tun haben. Ich muss jetzt also mein WLAN aufsplitten in ein langsames und ein schnelles WLAN. Also wir reden von Gigahertz. Normalerweise nicht, weil du kannst in einem einzelnen Netz kannst du beide Frequenzbänder. Ich habe ja auch beides und das ist das Problem. In der Sonos-Fehleranleitung steht drin, nicht funktionieren tut es, wenn das Netzwerk entweder ein Hotelnetzwerk ist, wo man eben so eine Provision Dualband dazwischen hat, ne? Oder wenn es sich um ein Netzwerk handelt, was sowohl die 2,4 GHz und die 5 GHz zusammen anbietet. Aber wahrscheinlich mit demselben Namen. Ja, mit demselben Namen, genau. Muss den Namen einfach. Ich muss den Namen ändern, genau. Und Marc sagte ja gerade, heutzutage ist es so, dass die einen und denselben Namen haben und beides anbieten und sich dann eben das richtige, passende suchen. Naja, ich glaube, jetzt wird es zu technisch. Gut, wenn ihr ein Problem habt. Das ist es bereits seit 30 Minuten. Genau. Ne? Achso, ja, ich wollte nur sagen, das Problem ist nicht unlösbar, falls ihr dasselbe Problem habt. Einfach anrufen und ein bisschen Zeit mitbringen. Denn wir wissen ja, gerade bei Technikunternehmen gilt, ab und zu mal mit Kündigung drohen, dann kriegt man halt auch aktuelle Hardware. Ja, das fand ich auch interessant. Ich habe gar nicht mit Kündigung gedroht, aber mir wurde angeboten, für 5 Euro mehr, letztendlich 5 Euro günstiger, das an einen Tarif zu haben, den ich, also wie gesagt, der sonst normalerweise 10 Euro mehr kostet, hätte ich für 5 Euro mehr bekommen. Ja. Wir machen das so, dass wir, wenn der Vertrag seine Mindestlaufzeit abgeschlossen hat und es dann heißt, also du kriegst ja immer so Angebote wie, ja, so pass auf, irgendwie erstmal hier 2 Jahre und 2 Jahre kriegst du einen günstigen Tarif und danach wird es dann eben ein bisschen teuer, normalisiert sich. Und dann wird eben gekündigt und dann rufen die an und sagen, ja, wieso kündigen sie dann jetzt? Ja, weil ihr jetzt teurer werdet. Aber da kann man doch was machen. Und dann geht es einfach genau mit dem alten Tarif weiter. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Genau. Ja, so ist es bei mir in den meisten Fällen auch. Ja, das funktioniert gut. Und immer dran ich denken, weiß, auch liebe Leute da draußen, lasst euch nicht so nicht viel gefallen. Ja. Ich habe die Info mal eiskalt serviert bekommen. Ich glaube, das war schon Mitte der 90er. Da sagte man mir, der Mobilfunkanbieter zu mir am Telefon, ja, wir sind der Kundenservice, wir können nicht viel für Sie tun, kündigen Sie, dann kommen Sie nämlich in die Kundenrückgewinnung und die haben ein bisschen mehr Spielraum. Und da muss man schon sagen, ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile geändert hat, aber das ist schon echt ein Armutszeugnis, wenn die Kundenrückgewinnung... Das läuft immer noch so. Ja, ja, also... Da ist dann derselbe Mitarbeiter dran. Ich kriege, wahrscheinlich. Ich habe neulich Post bekommen von meinem Mobilfunkanbieter und da stand drin, Sie haben aktuell diesen Tarif oder stand da, wir sind verpflichtet, ich kann es nochmal rausholen, wenn es relevant ist, wir sind verpflichtet zu prüfen, Sie haben den günstigsten Tarif für Ihre Zwecke. Da dachte ich so, ne, die Zwecke, die ich nutze, kennen Sie ja gar nicht, also ich meine, kann ja alles stehen, aber die wissen alles von dir. Ja, und das steht dann drunter, rufen Sie bitte nicht die Kundenrückgewinnung an. Belästigen nicht die Kundenrückgewinnung. Zum Thema Anruf noch eine Sache. Ich habe einen Anruf neulich gehabt. Vielleicht kennt ihr den ja auch. Und zwar geht der ungefähr so: Ihr PayPal-Konto wurde gerade mit 573,21 € belastet. Wenn Sie das Geld zurückholen wollen, dann drücken Sie die 1. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Die 2 gedrückt. Die 2. Ich habe die 1 für euch gedrückt. Aber wenn die 2 drückst, kriegst du auch doppelt so viel zurück. Nein, ich habe die 1 gedrückt und dann passierte Folgendes. Dann war ein englischsprachiger Mitarbeiter dran, der sich meldete und sagte, beschreiben Sie mir bitte, können Sie mir bitte, erstmal sagte er, weil ich ihn Deutsch ansprach, dass er nur Englisch spricht. Da dachte ich so, wenn ihr die Leute verarschen wollt, ey, dann denn wenigstens in ihrer Sprache. Deutsch lernen. Genau. Ja. Egal, habe ich also gesagt, alles klar, Englisch. I speak English very, very good, habe ich gesagt. And now we can talk in English. Und dann hat er gesagt, beschreiben Sie mir Ihr Problem. Und da habe ich gesagt, ja, also ich sitze gerade im Auto und wir sind gerade unterwegs und dann hatte irgendwie mein Telefon, hatte dann plötzlich während der Fahrt ring ding ding ding ding ding ding ding gemacht, ne? Und habe dann halt so vielleicht etwas wirres Zeug erzählt, aber ich habe versucht, ihm meine Geschichte zu erzählen. Und ich habe dann nur geguckt, als ich raufschaute, weil er nicht antwortete, er hat aufgelegt. Wir sind also kein Stück weitergekommen. Das ist schade. Wie kriegst du denn jetzt deine 570,29 € von PayPal wieder? Ich weiß es nicht. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass ich einen ziemlichen Leistungsabfall habe, dass ich einfach nicht geschafft habe, ihn länger als 2 Minuten am Telefon zu halten. Ja. Du warst schon mal besser, René. Du warst deutlich besser. Ja. Die älteren Zuhörer erinnern sich noch lebhaft. Ja, also wir erinnern uns an die Spezialfolge von unserem Podcast. Die halbe Stunde Microsoft-Mitarbeiter. Sie steht auf eigenes Risiko, sprecht gern mit ihm. rein theoretisch kann da nicht so viel passieren, schon gar nicht, wenn ihr gar keinen PayPal-Account habt. es ist sehr, sehr wichtig, diese Menschen so lange wie es geht am Telefon zu halten, denn wenn sie mit euch sprechen, können sie nicht mit eurer Oma telefonieren, nicht mit eurer Tante, nicht mit eurer Mutter oder irgendeinem anderen hilflosen Menschen. Das heißt, reden ist an dieser Stelle sehr, sehr, sehr, sehr wichtig. Gold. Ja. So. Jetzt aber genug Technik, oder? Genau, es wird Zeit für die Kontaktmöglichkeiten. Jetzt schon? Ja, sicher. Ja, guck mal, sicher. Auf der Uhr steht schon irgendwas Zweistelliges, also. Oh, na das ist ja Wahnsinn. Ja, von mir aus. Also können wir gerne tun. Dann machen wir jetzt eine kurze Rekreation. Nicht so viele Worte. Mach's kurz. Lass doch. Es ihn doch mal ausführlich wir beschreiben. Es gibt Leute, die hören uns zum ersten Mal. Ja, so sicher. Ist es. Ne? Und für alle, die uns zum ersten Mal hören, danke René, gibt es jetzt die Kontaktmöglichkeiten. Ja, das wissen die Leute, weil das habe ich schon gesagt, dass jetzt die Kontaktmöglichkeiten kommen. Da musst du ja jetzt sagen, dass jetzt die Kontaktmöglichkeiten kommen. Aber es ist doch, wenn man das aus drei Mündern hört, dann auch, ich bin der Meinung, dass jetzt die Kontaktmöglichkeiten kommen. So ist es. Also mittlerweile bin ich dagegen. Irgendwas ist doch immer der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, da sind wir wieder. Ihr wisst, wie ihr Kontakt zu uns aufnehmen könnt. Ich weiß es jetzt auch. Cool. Stefan, ich gebe ab an dich. Sehr gerne, sehr gerne. Ein neues Jahr hat begonnen. 2024. Immer weiter am Marken. Marc denkt gerade. Stefan, warum ist jeder zweite Satz, wenn du beginnst, bei dir irgendwie immer so nach dem Motto, am Anfang schuf ich Himmel und Erde. Ja, schön, dass ihr Zeit mitgebracht habt. Jetzt verrate ich euch noch ein ganz tolles Rezept für Kartoffelpüree. Ihr nehmt einfach Kartoffeln und Püree und rührt die zusammen. Aus dem Grund möchtest du Stefan nicht vor dir an der Kasse haben. Das kann dauern. Selbstverständlich zahle ich passend. Sie mögen doch Kleingeld, oder? Man nennt mich auch Mr. Klimper. So ist es. Und warten Sie, ich lege Ihnen die Münzen so rum hin, dass Sie die Zahl noch sehen. Ja, genau. Dann können Sie es leichter kontrollieren. Kopf oder Zahl? Ey, ich hatte ohne Scheiß, ich hatte neulich an der Kasse die Diskussion mit einem jungen Menschen, das war der Kassierer. Ich sollte bezahlen 85 Cent. Ja. Also was mache ich? Ich gebe 3 20 Cent Stücke. Ich gebe 2 10 Cent Stücke. 80. Sehr gut mitgerechnet. Und jetzt wollte ich noch 5 Cent einzeln dazugeben. Da sagt er, nee, warum denn? Ich sage, ja, aber. Und dann zeigt mir, während das sind noch 90 Cent. Und ich sehe in seiner Hand die 3 20 Cent Münzen und die 2 10 Cent Münzen. Und ich sage, nee, das sind doch nur 80 Cent. Und er, nee, gab mir die 10 Cent Münze zurück, damit ich ihm die 5 Cent einzeln gebe. Und dann dachte ich, ja, komm, ey, bevor ich jetzt mit dem ewig diskutiere, dann wird Harris an mir selber merken, wer recht gehabt hat. Es sei denn, er kann den Zaubertrick auch andersrum. So ist es. Aber wenn René schon bei Mathematik ist, ich habe ja versprochen, wir reden mal kurz über Mathematik. Es gibt im Januar ein geiles Event in Berlin. Und Marc, die Mathe-Olympiade. Kennst dich doch aus in Berlin. Was ist es? Was ist immer Ende Januar in Berlin? Ich antworte wahrheitsgemäß. Während Corona gab es natürlich nicht, aber letztes Jahr gab es wieder. Es hat im Namen eine Zahl. Eine einstellige Zahl zwischen 5 und 7. Ich hasse das, wenn du Sachen in die Länge ziehst. Warum tust du das? Du sollst mitraten. Nein, ich habe keine Ahnung. René hat Spaß. Ich habe richtig Spaß. René, eine weißt du schon. Eine 6. Ja. Und welches Event mit einer 6 gibt es im Berlin? 6-Tage-Rennen, okay. Das 6-Tage-Rennen, genau. Und jetzt kommt die Mathematik. Wie lang ist das 6-Tage-Rennen in Berlin in diesem Jahr? Wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? Also Moment, ist doch ganz logisch. Also, nee, Moment. Ich gebe euch die Antwort. Mathematik kann es nur sein, ich brauche noch eine zweite Zahl. Also ich kann Mathe nur mit zwei Zahlen. Mit mindestens zwei Zahlen. Musste gleich noch was machen. Natürlich ist das Sechstagerennen in diesem Jahr nur 2 Tage, ist doch logisch. Daher okay. Der Name. Und so. Und genau. jetzt ist natürlich nicht nur ich, sondern auch tausend unserer Zuhörer sind jetzt Verwirrt. Interessiert an der ja. Auflösung. Genau. Also man muss dazu sagen, im letzten Jahr, also 2023, war es schon nur 3 Tage statt 6. Und jetzt schrumpft man nochmal einen Tag ein, denn die Vorverkaufszahlen sind sehr ernüchternd. Und da hat man gesagt, Aufwand und Nutzen lohnen sich nicht für den Donnerstag dann sozusagen, wo es in der Woche passiert. Deswegen hat man es jetzt auf 2 Tage gekürzt. Also der Name Six Days Berlin passt nicht so richtig. Und ausgerechnet sind es die 111. Sechstagerennen. Die 111. Schade. Dann, was für ein Jubiläum. Ich wette, in 2 Jahren könnte es gar nicht mehr stattfinden. Das kann passieren. Also mathematisch ja. Sieht das so aus, als wenn es in die Richtung geht. Aber da bleiben ja. wir gleich mal in der Sportredaktion. Denn zahlentechnisch sieht es bei den Eisbären ja richtig gut aus. Ich meine damit nicht mal die Tore, sondern tatsächlich auch die Zuschauerzahlen. Am 26. Dezember, den zweiten Weihnachtsfeiertag, ist die Otube, Mercedes-Benz Arena. Ja. Also hier dieser Autohersteller, der auch so Autos baut wie VW und Audi und so. Ausverkaufte Hütte. Ausverkaufte Hütte am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und das führt wohl wahrscheinlich dazu, dass das viele Potenzial, was es an Eishockey-guckenden Leuten gibt, so rum, weiter ausgebaut wird mit den Capitals. Marc, West-Berlin bekommt seinen alten Eishockeyverein zurück. Berlin Capitals, Preußen. Aus Langwitz. Ja, wollte ich mal sagen. Also für alle da draußen, die noch keinen Eishockeyverein haben und die keinen Bock haben, immer im Sitz zu sitzen und Ost-Berlin zu rufen. Ich sitze hier an meinem Sitz und feiere, dass die Heide wackelt. Ich kann es nur nicht so zeigen. Ja, genau. Das Bild hängt wahrscheinlich ein bisschen her, die Euphorie. Du meinst das Wort Euphorie. Das wird oft falsch ausgesprochen. Ich habe die Marktforschungsabteilung unseres Podcasts ein bisschen Gespräch mit denen geführt. Wir müssen die sportbegeisterten Menschen auch ein bisschen mit an Bord holen. Okay. Ja. Und deswegen. Deswegen reden Schnee wir doch jetzt Sport. Über Dart. Die Dart-Weltmeisterschaft. Wir haben von Sport geredet. Ja, 4 Deutsche irgendwie mit Potenzial auf irgendwie unter die letzten, weiß ich nicht, 8 zu kommen oder so. Ist da vorbei, geht's doch momentan tierisch ab. 180. Im Eli Pelli, ne? Aber Marc, dann eine Frage vielleicht zu deinem sportlichen Highlight. Würfel-Poker-Weltmeisterschaft dieses Jahr wieder ein Thema? Gut, dass du es sagst. Es sollte doch jetzt noch eine Würfel-Poker-Weltmeisterschaft sollte doch noch stattfinden. Das kann jetzt eigentlich nur an einem kommenden Wochenende sein, 29. oder 30. Wir müssen mal dein Management. Ja, wir müssen unbedingt marketingtechnisch diesen Sport unterstützen. Ja, das funktioniert irgendwie vorne und hinten nicht. Seit wann gibt es den Sport? Seit es Bier gibt. Aber Es ist so ein Elitesport, ne? Da darf Nein, gar es nicht ist ein Trinksport. Ein was? Ein Trinksport ist das. Ein Trinksport? Ja. Ich kenne nur Trendsport, Nein. nicht Trinksport. Das mit den Würfeln ist natürlich nur schmückendes Beiwerk. Im Prinzip trifft man sich nur, um sich ordentlich die Bimmel zuzulöten. Ey. Und ist nicht so. Ich habe eine Idee. Dieses Jahr Würfel-Poker-Weltmeisterschaft. Marc spielt mit, wahrscheinlich. Live im Podcast. Das ist höchstwahrscheinlich. Mit. Ja, ich will ja wieder einen Titel. Wir beide kommentieren. Ja. Live. Das können wir machen. Das wird aber eine lange Sendung. Das ist der Buschmann. Ja. Wie lange geht das? Genau. Das, bis alle betrunken sind. Also. Können wir ja schneiden, ist ja kein Problem. Zückt machen wir ja auch jede Folge. Oh ja, jetzt erholt aus und nur angetäuscht. 1-7. Willst du dazu eigentlich? Kannst du aus dem Stegreif einfach so mal eine 6 würfeln? Ich sagte doch, um das Würfeln geht's nicht. Natürlich trainiere ich einarmiges Reißen, damit ich den Bierkrug also auch in angedonnertem Zustand irgendwie noch unfallfrei wieder aufsetzen kann. Habt ihr dann noch so Leute, die euch die Würfel hinterher tragen? Wie beim Golf, der Caddy-Fahrer. Nein, wir sind da sehr bodenständig. Hier ist dein Würfelbecher, Marc. Wir würfeln noch selbst. Beim Holzwürfel, wa? Es ist ein wahnsinniger Spaß, aber es ist eben eine ganz kleine elitäre Gruppe. Und na gut, also wir hatten dieses Jahr ein Turnier, da waren wir, glaube ich, knapp 20 Leute. Und das versucht man eine Location zu finden, wo du genug Tische hast, wo dann so 4-5 Leute dran sitzen können. Ja, nee, kostenfrei. Also wir haben da so einen Schöneberg, da so einen kleinen Laden gefunden. Und das ist dann quasi geschlossene Gesellschaft. Das ist auch immer ein großes Hallo, vor allen Dingen dann im Sommer. Das heißt, in den Laden selber können dann tatsächlich noch Gäste kommen und wir sitzen dann würfelnder und trinkenderweise davor quasi auf dem Gehsteig und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Steht dann an der Lokalität so dran, heute geschlossen wegen Würfelpoker-Weltmeisterschaft? Nein. Nein. Warum nicht? Also, weil es nicht geschlossen ist wegen Würfelpoker-Weltmeisterschaft. Ach so. Genau. Auch andere Leute dürfen dort trinken. Also, was natürlich schade ist und ist die schlechte Nachricht, im Sommer finden ja die Olympischen Spiele in Paris statt und Würfelpoker gehört leider noch nicht dazu. Ja, Gott sei Dank. In Paris sind die? In Paris. Scheiße, wann sind denn die? Im Sommer. Wann genau? Ich glaube Ende Juli. Da geht's los, glaube ich. Oh, ist es vor oder nach der Fußball-Europa-Weltmeisterschaft? Zug nach Paris. Ohne Scheiß, ich bin genau in dieser Zeit in Paris. Ja, hast du dich nicht gewundert, warum es so teuer ist? Ich hoffe, dass ich einen Zugplatz kriege. Das finde ich jetzt viel tragischer. Ist egal. Marc, du wolltest gerade noch eine... Ja, ich habe etwas gefragt. Bitte. Ich wollte wissen, ob es vor oder nach der Fußball-Europameisterschaft ist. Danach. Wann ist die Fußball-Europameisterschaft? Anfang Juni bis Anfang Juli. Aha. Wie immer. Wie immer. Warum frage ich denn so dämlich? Es ist natürlich wie immer. Das weiß man doch, wenn man Fußball-Europameisterschaft interessiert ist. Entschuldige bitte, dass ich lebe. Ja. Aber wir können ja den Bogen nochmal spannen zu Paris. Oh, Bogen spannen. Europäische Disziplin, ihr wisst schon. Olympische Disziplin, ne? Bogenschießen. Ne? Aber es gibt eine neue Disziplin dieses Jahr bei den Olympischen Spielen. Habt ihr die im Kopf? Welche Sportart, ich mach mal hier die Finger, Anführungszeichen, ist zum ersten Mal dabei? Schach. Einfach. Hallenhalmer. Breakdance. Ja. Breakdance ist neu in Paris bei den Olympischen Spielen. Tja, da stellt sich doch die Frage, zählt das zu Gesellschafts- und oder Formationstanz oder ist das doch eher eine akrobatische Disziplin? Kurz, also was in einem Atemzug mit dem Schwebebalken genannt werden kann oder zumindest mit dem Bodenturnen? Ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schwierig zu bewerten, weil im Gegensatz zu den von dir genannten Sportarten, die ja sehr feste Figuren haben, möchte ich mal behaupten, kann ich mir vorstellen, dass das im Breakdance ein bisschen freestyliger zugange geht und dann es schwer ist, Leistungen miteinander zu vergleichen. In der Tat. Ja toll, der dreht sich schon seit 5 Minuten auf den Kopf, aber der andere, der hat das auf dem Steißbein in 10 Minuten geschafft. Naja, also ich war mal bei einer Veranstaltung, bei einer Breakdance-Veranstaltung und ich fand das eigentlich richtig cool. Also die Leute, die es da machen, die haben es da echt drauf und ich könnte mir das schon vorstellen, dass man das sich anguckt und natürlich bin ich gespannt, wie die Bewertung dann ist, wie die Punktrichter das machen. Ist wie beim Eiskunstlauf. Da blickst du nicht durch. Das ist völlig willkürlich. Und ich bin zuversichtlich, dass es da auch keine Dopingfälle gibt beim Breakdance. Was? Hast du eine Ahnung? Man will ja das eine olympische doch, Medaille. Entschuldige, das ist eine Subkultur, in der wird fortwährend gekifft? Ach so. Das ist, das ist doch dem Hip-Hop zuzuordnen. Ohne Spliff gehen die doch gar nicht aus dem Haus. Die modernen jungen Leute da. Gibt es irgendeine Bevölkerungsgruppe, die ich heute noch nicht beleidigt habe? Wir werden sehen. Nee, wird schwer. Nochmal jetzt zur Klarstellung, also die Fußball-EM findet vom 14.06. bis 14.07. statt und die Olympischen Spiele vom 26.07. bis 11.08. Danke. Haben wir das jetzt auch nochmal? Ja, sehr schön. Genau. Ich bin ja, dann im Schwimmbad. Im Schwimmbad, okay. Im überfüllten Schwimmbad in Berlin-Neukölln. Ja, ich hoffe, es ist dann nicht so überfüllt, weil die alle vor den Bildschirmen hängen. Ja, mal gucken. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es sind zwei Groß-Events und das wird bestimmt ganz cool. Das wird. Wenn Sie meinen. Glaube ich, muss ich Urlaub nehmen, glaube ich, dann in der Zeit. Mal gucken. Warum? Ja. Wofür? Na, um das zu gucken. Aha. Es gibt doch Aufzeichnungsmedien. Kannst du es doch zeitversetzt gucken. Sport guckt man doch nicht als Aufzeichnung. Nicht. Übrigens im Mai, wenn wir schon bei Events sind, ja, bevor wir es so spät ankündigen, ist die Eishockey-Weltmeisterschaft. Eishockey im Mai. Ja, nee, ist er jetzt, ja. Aha. Also ich weiß nicht. René ist ja jetzt Eishockey-Fan. Der nein, ich bin nur, bringt dir den nee, ich bin nur Eishockey angebunden. Ja. Ist nicht so mein Sport. Nein, ich verfolge es natürlich sehr gern, aber mein Herz schlägt noch für eine andere Sportart oder ausschließlich für eine andere Sportart. Football. Da hat sich nichts dran geändert. War ja auch dieses Jahr cool, ne? An Heiligabend Football zu gucken abend. Hurra! Ja. Hätten sie mal lieber Wrestling gebracht. Irgendwas, was die Leute sehen wollen. wenn wir schon bei 2024 sind, fällt euch noch irgendwas ein, was so an Highlights ansteht? Worauf kann man sich freuen? Naja, das Übliche. Grüne Woche, Fashion Week, Berlinale, Karneval der Kulturen, Fête de la Musique, Lange Nacht der Wissenschaften, Christopher Street Day, Lange Nacht der Museen, Musikfest Berlin, E-Stuff, Marathon, Festival of Lights. Können wir uns für dieses Jahr nicht freuen, dass wir die Termine pünktlichst vorher ankündigen, damit ihr da draußen euch jetzt nicht den Kalender vollballern müsst mit Sachen, die erst in 100 Jahren stattfinden. Wir geben unser Bestes. Ja, wir geben unser Bestes. Das ist unser guter Vorsatz für 2024. Wir geben unser Bestes, Ankündigung mindestens einen Tag vorher, statt wie gewohnt 5 Tage zu spät. Ich wollte gerade sagen, jetzt setz mich hier nicht so unter Druck. Den ganzen Tag vorher. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Alles nur für unsere Hörer. Auf jeden Fall. Vielleicht für die Kulturbegabten oder wie sagt man das? Interessierten. Die Kulturfans. Ja. Es gibt neue oder wiedereröffnete Museen in Berlin. Und zwar namentlich? René Gaines. Für die Fotofans. Der meint es nicht so. Fotografiska Berlin zum Beispiel. Aha. Ist neu. Das Cold War Museum, also das Museum für den Kalten Krieg. Das Deutschlandmuseum. Moment, nicht so schnell. Deutschlandmuseum ist neu. Richtig? Ja. Ich weiß immer nicht, ob das neu oder wieder ist. Das Deutschlandmuseum, Standort Leipziger Platz, richtig? Ja. Genau. Das ist neben dem, ich glaube, das ist das, neben dem Spionagemuseum. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also, aber wenn du sagst, das ist da, dann würde es stimmen. Ich habe das jetzt auch nur getippt. Also, wo ich mir sicher bin, ehemaliger Flughafentower in Tempelhof. Oh, da wollte ich unbedingt hin. Das ist garantiert. Da war ich schon. Da war ich schon, weil es gab doch hier so einen Tag der offenen Tür. Und im Rahmen dessen kam man auch da oben rein. Also, du kamst direkt auf den Tower und dann hast du vor dem Tower hast du da so eine Aussichtsplattform. Und im Gebäude anschließend hast du dann da eine große Ausstellung. Also, was heißt groß? Aber da gibt es eben eine Ausstellung. Genau, aber man kann von oben gucken, ne? Man guckt mal in den Tower. Ja, ja, ja. Ja, gut. Muss ich direkt in den Tower rein. Ja. Habe ich auf der Liste genauso wie die ILA, Internationale Luft. Ja. Wie heißt die? Luftfahrtausstellung? Luft- und Raumfahrtausstellung. Ich wollte gerade sagen, Luft- und Raumfahrt lag mir auch auf der Zunge, aber es hat mit Raumfahrt, denke ich mal, nichts zu tun. Deutschlandmuseum nur nochmal, um es hinterher zu schieben, am Leipziger Platz, war richtig. Samurai-Museum. Auch neu. Und Stefan, du hast es schon angeteasert in der letzten Sendung, die Jurassic Park Exhibition. Jurassic World. Geil, mein Neffe war da und ist vollends begeistert, immer noch. Ich habe es auch gehört, mega geil, ich habe Videos gesehen, also das ist gemacht, wie als würdest du in der Szenerie sein, die Wärter spielen alle mit, man kann Dinosaurierbabys streicheln. Und es sind so auch Action-Teile drin, wo es dann heißt, lauft. Und dann passieren Dinge, ohne jetzt spoilern zu wollen. Also es muss ein sehr schönes Erlebnis sein. Ja. Hattest du einen Preis eigentlich? Weil das, was mir noch so ein bisschen fehlte. Mit der Deutschland-Card vielleicht etwas ermäßigt? Oder mit der Lidl-App? Nee, Lidl Plus App. Mit der Lidl Plus App. Ey, da muss ich dennoch was sagen, während Stefan den Preis raussucht. Jetzt habe ich das umgesetzt. Okay, die Lidl hat zum Jahresende Werbung gemacht, dass man auch mit Aldi Süd-Gutscheinen oder dass man auch die 5 Euro Aldi Süd-Gutscheine einlösen kann. Aha. Ja. Aha. War eine sehr interessante Aktion. Sie haben einige Tage vorher schon sich auf Netto gestürzt, auf den gelben Netto. Also nicht auf den gelb-roten Netto, also nicht den mit dem Hund. Du meinst den rot-gelben. Den rot-gelben, ja. Warum löst dieses Problem doch bitte mal? Es darf keine zwei Nettos geben, das macht einfach keinen Sinn. Ja, ja. Genau. Ja, unterstützt den einen Netto und klagt den anderen zurück in die Steinzeit. Wer braucht diesen dämlichen Köter? Nein, siehst du, ich bin Fraktion Köter Netto. René? Ja, es sind Dänen. Und Dänen lügen nicht, wissen wir schon seit Otto. Boah, jetzt René. Aber, ja, was denn das? Na. Kennt ihr nicht, ne? Doch, kennt ihr Dänen? Natürlich kennen wir das. Für alle das anderen, die es jetzt ein nicht Däne kennen, sagt, ich krieg Geld von dir, du sagst ihn aus, fragst wieso von mir, doch sein Ballermann überzeugt dich schlicht. Im Spiel und du Gesicht. Siehst, Dänen lügen siehst nicht. Dänen lügen nicht. Ja. Ja, das war der Gesangsbeitrag. Gut, René, also ich kann dir sagen, zum Thema Jurassic World gibt es unterschiedliche Preisstufen. Also von den Preisen, die ich hier sehe, würde ich sagen, rund 30 Euro für Erwachsene. Ui, na gut, wenn es geil ist. Oh. Ja, dann lohnt es sich. Markus auf Klo, das ist unsere Chance, Stefan. Du kannst jetzt nochmal ganz ausschweifen. Ich bin nicht auf Klo. Oh. Und passend dazu, René. Ich bin auf Klo, ihr Querulanten. Hier gab es gerade seltsame Geräusche. Da muss ich mal checken. So ist das, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Warum du mit der Keule, aufgestanden bist. Genau. Das passte gerade zur Szenerie, dass Marc kurz weg war. Das Déjà-vu-Museum zählt auch dazu. Aber frag mich nicht, was es im Déjà-vu-Museum ist. Stefan, wen denn sonst? Ich kann es dir sagen. Du nennst das hier. Ach so, weißt du was? Du gehst um die Ecke und sagst dir so, hä, das habe ich doch eben schon mal gesehen. Ja, gerade ein Déjà-vu. Übrigens, das Samurai-Museum Oranienburger Straße. Also nicht in der Oranienburger Straße, aber angebunden an den S-Bahnhof Oranienburger Straße. Und das Déjà-vu-Museum, jetzt will ich es genau wissen. Und für Marc noch ein Tipp, ganz in der Nähe von seiner Arbeitsstelle, in der Charité öffnet das Medizinhistorische Museum. Aber das ist doch schon immer da gewesen, so eine Ausstellung. Ja, vielleicht ist es ein alter Hut. Ist dann wieder so ein alter Hut der neuen Schläuchen. War möglicherweise geschlossen. No? Also das Déjà-vu-Museum befindet sich Dirksenstraße, na, das ist doch direkt am Alexanderplatz. Am Alexanderplatz, ja, da muss ich da mal hingehen. Na? No? 15 Euro Eintritt. Da Stefan ja sowieso jeden Tag am Alex ist. Wie kommst du da drauf? In deinem WhatsApp-Status ist nahezu jeden Tag ein neues Foto vom Fernsehturm zu sehen. Ich liebe. Übrigens, ich liebe. Beim Déjà-vu-Museum, wenn du da an der Kasse kommst, dann sagen die zu dir, sie waren doch schon mal hier. Moment mal, wir haben gerade ein Déjà-vu. Sie waren doch schon mal hier. Nicht schlecht. Liebe Leute. Also vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Und ich sage dann aber auch, ich habe schon einen Eintritt bezahlt. Ja. Ja, also ja, Stefan wollte gerade sagen, da ist einiges für euch dabei. Und so verschmerzen wir auch, dass das Museum auf der Museumsinsel bis 2130 geschlossen hat. Tja, müssen wir durch. Ja. Pentagon-Museum, ne? Jetzt sind eure Gedanken da draußen etwas trübsinnig, aber das macht nichts. Wir werden sie gleich wieder etwas aufhellen. Denn ja, liebe Leute, auch wir kommen langsam zum Ende. Wir kommen zum Hauptteil. Oh, auch in 2024 ändert sich das noch. Ich hätte das geändert, aber ich kann mich ja gegen euch nicht durchsetzen hier. Scheiß Demokratie. Doch, Stefan, wir ändern was, einfach damit das auch für dich besser läuft. Ihr hört jetzt die schlechtesten Witze. Also ab dieser Folge hört ihr immer die schlechtesten Witze im Witzbattle. Witzbattle. Genau. Witzbattle in Folge 128. Und bevor ich wieder lange rumrede und Ärger von Marc kriege, muss der Marc jetzt einfach mal anfangen. Runde 1. Der Vater wirft einen Blick in seine Brieftasche und schaut dann forschend von seiner Frau zu seinem Sohn rüber und wieder zurück und wieder zum Sohn und sagt dann, der Junge hat Geld genommen. Wie kannst du das wissen? Fragt seine Frau verwundert. Es könnte ja auch sein, dass ich es genommen habe. Der Vater schüttelt entschieden den Knopf aus. Moment. Er schüttelt nicht den Knopf. Er schüttelt den Kopf. Ich hab's auch gemerkt. Der Vater schüttelt also entschieden den Kopf und sagt, ausgeschlossen. Da ist ja noch was drin. Was? Was? Was? Genau. Sehr gut. Eine Pointe, die kurzfristig um die Ecke kommt. Ich versuche jetzt auch mal dieses Stimmenimitator-Ding. Schatz, findest du, dass mich die Gurkenmaske schöner gemacht hat? Ja schon, aber warum hast du sie wieder abgenommen? Mhm. Mutti, ich mag Silvester nicht. Sei ruhig und halte still, damit ich die Rakete anzünden kann. Runde 2. Schief liegen ist genau genommen so gar nicht so einfach. Was erzählst du denn da? Wenn das Bett zu kurz ist, dann ergibt sich das mit dem Schief liegen ganz von allein. Ne? Die Schwierigen, ja, kommen sie noch? Ja, super. Liebe Leute, einmal kurz mitdenken. Wunderbar. Was der nächste. Denkt eine Frau, wenn sie nach 25 Jahren Ehe vor dem Spiegel steht? Das hat er verdient. Also, ich brauche keine guten Vorsätze. Die alten sind ja noch praktisch unangetastet. Runde 3. Zwei Besoffene kriechen auf dem Bahngleis entlang. Der eine: Oh Mann, die Treppenstufen hier, die sind aber weit auseinander. Darauf der andere: Boah, das geht ja noch. Aber das Geländer, das ist so wahnsinnig niedrig. So, ein Soldat läuft durch die Kaserne an einem General vorbei. Da hält der General ihn an, sagt: Stopp, Major. Soldat. Wissen Sie nicht, dass Sie mich grüßen müssen? Und da sagt der Soldat so: Nee, ich wüsste nicht von wem. Sehr schön. Ja, ja, aus Renés alter Bundeswehrzeit. Ich habe einen Chuck Norris-Witz. Herr damit. Ich mal wieder. Chuck Norris kann mit einem einzigen Streichholz und einem Stein ein einstündiges Feuerwerk machen. Unter Wasser. Tja. Weiter geht's. Bonusrunde. Sag mal, fallen meine Augenringe eigentlich stark auf? Ah, der Panda kann sprechen. In der Kneipe. Machst du mir noch eins, bitte? Nee, komm, du hast schon genug gehabt. Ist, glaube ich, besser, wenn du zu Hause gehst. Nee, einfach reicht, ich schwöre. Na gut, pass auf. Wenn du 10 Liegestütze machst, dann mach ich dir noch einen. Der Typ lässt sich auf den Boden plumpsen in sowas ähnliches wie Liegestützhaltung, ne? Und kämpft sich so langsam einen ab. Kommt ein anderer Typ nach einer Weile vorbei und sagt: Ey, Alter, du kannst aufhören, die Olle ist schon weg. Habe ich verstanden. Ja, sehr gut. Ich kämpfe noch. Echt? Na gut. So, Stefan. Dann habe ich noch, also ja, passt ja, Chuck Norris, er hat keine guten Vorsätze, weil er ist der gute Vorsatz für alle. Ja. So ist es. Also wenn wir schon bei schlechten Witzen sind, dann gibt es jetzt aber noch hier. Okay, also, ach so, die schlechten Witze, warte mal. Ich war noch in 2023. Ich hab noch einen schlechten Witz. Marc, fang du an. Okay, dann ja, also im Treppenhaus unterhalten sich Frau Meier und Frau Lehmann. Stellen Sie sich mal vor, von der Schulzen, der Mann, der hat jetzt Prokura. Ach, der Ärmste, hoffentlich wird er bald wieder gesund. Okay, der war gut. Aber meiner ist besser. Und zwar, vielleicht feiern wir ja gar nicht Silvester, sondern Manuel Neuer. Ja, ich glaube. Der war nicht gut. Ich glaube, ja, ja. Also das und dann habe ich noch einen, warte, dann habe ich noch einen besseren vielleicht. Nein, nein, du bist jetzt Zeit, nicht dran. Ich möchte den Sachsenwitz hören, bitte. Ja. Zum Abschluss. Bitte Marc. Okay. Aber ich habe doch hier noch so viele andere. Na los, dann mach jetzt einen anderen, dann mache ich noch einen, dann kommt der Sachsenwitz. Nein. Das artet hier aus. Moment. Dumm, didel, dumm. Also, wo ist es denn? Das soll ich hier auf Sächsisch vortragen. Im tiefsten Sachsenland will der Förster mit seinem Sohnemann in den Wald gehen, um Tiere zu beobachten. Als sie auf dem Anstand Platz genommen haben, ich nehme an, es soll Hochstand heißen, erklärt der Förster seinem Sohn: Hier hast du Öhrenfernglas. Ich gucke in die Richtung und du in die andere. Wer zuerst was sieht, sagt dem anderen Bescheid. Aber sei schön leise. Nach einer Weile sieht der Förster am Rande eines kleinen Waldsees eine hübsche, ich glaube, man hat es nicht gehört, eine hübsche junge Frau herannahen. Plötzlich bleibt sie stehen, schaut sich um. Und als sie sich einigermaßen unbeobachtet fühlt, legt sie eine Decke in das Ufergras, zieht sich selbstredend splitterfasernackt aus und legt sich auf die Decke. Der Förster kann kaum glauben, was er da sieht. Er rührt sich nicht, er sagt keinen Mucks und seine Augen scheinen sich am Fernglas festzusaugen. Kommentar des Vortragenden, die alte Sau. Der Sohn sieht zur gleichen Zeit in der anderen Richtung plötzlich auf einer Lichtung eine Füchsin mit ihren Jungen. Aufgeregt flüstert der Sohn: Mensch, Papa, Fixe. Darauf zuckt der Förster zusammen, schaut sich vorsichtig an und sagt leise: Aber bloß, wenn du Mama nichts sagst. Aber sehr gut vorgetragen. Ja, immer wieder für ein Lacher werden. Ja, echt gut. Ach ja, das ist schon ein guter Einstieg für 2024. Also, wenn man das mal toppen ja. würde. Vergesst ihr alles, was ihr davor gehört habt. Ja, eben, der hätte doch gereicht, der Witz, oder? Fürs heutige Witzbattle. Man muss es selbst einmal erklären. Ja, sehr gut. Gut. Ach Mensch. Sehr gut. Schade, dass das dann immer in so einem Stimmungshoch auch alles aufhört, aber ja. So ist es nun mal. Man sagt doch nicht umsonst, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich weiß nicht, wer so einen Unsinn erzählt. Ja. Aber egal. Wir halten uns dran. Wir hören jetzt auf. Das war Folge 128. Danke an René, danke an Marc. Danke an Stefan. Die schönste Folge bisher in 2024 und deswegen machen wir in 2 Wochen genauso weiter. Ja. Wenn ihr wieder mit dabei seid, ich bin es auf jeden Fall. Deswegen, Ingo, tschüss von mir, bis in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ist das 100% gesichert, dass das Gerät läuft. So wie die Rente, wa? Hat da auch mal einer gesagt, so ein kleiner Politiker mit der Rente. Weißt du? Ach, apropos, der Schäuble ist tot. Ja, der hatte nicht gesagt. Sterben alle weg jetzt. Ja, ist halt Jahresende. Da sind die Krematorien voll. Wir wollen doch ins neue Jahr starten mit einem guten Podcast. Du kannst ja alles wegpiepsen, was dir nicht gefällt. Naja, ich habe schon deinen Witz wieder gelesen, René, den Marc ja erzählen soll. Wieso ist der so versaut? Ich habe mich nicht verstanden. Der war auf Sächsisch, hast du nicht verstanden? Sächsisch. Meine Witze war ich auch nicht zufrieden mit. Nee? Weil die meinst du jetzt die aus den letzten 127 Folgen, oder? Die kennen alle nur eine Richtung. Ja. Wie sieht's aus? Ja, nun fang mal an. Wollen wir anfangen, ja? Nee. Na sicher. Worauf wartest du denn? Sicher-Ding. Macht ihr das eigentlich auch bei Videokonferenzen, dass ihr einen anklickt und groß macht und euch den die ganze Zeit anguckt, auch obwohl ihr nichts sagen muss? Manchmal habe ich das schon gemacht, ja. Nur wenn er Brüste hat. Ja, wusstest du, dass die Leute darüber informiert werden? Du hast einen Beobachter, steht dann da. Hängt von der verwendeten App ab. Und du siehst auch, wer dich beobachtet, wer dich groß gemacht hat. Reißen wir uns mal jetzt zusammen hier, Leute. Sinnvolle Sachen machen. Gut. Na, ich bin ja gespannt. Prost. Naja. Deine Aufnahme läuft mal. Matthias wollte ich gerade sagen, Marc. Ja, Fred. Gut, Klaus. Warte, ich muss kurz überprüfen, ob meine läuft. Ich prüfe das immer gern zweimal. Umstände können sich ja auch ändern, ne? Habt ihr irgendwas vorbereitet? Ich habe noch was vorbereitet. Ich wollte noch was vortanzen, wenn es geht. Warte mal, ich Nee, vortanzen musst du nicht. Also wenn sich René vorbereitet hat, dann lass ihn jetzt bitte tanzen. Ich habe natürlich für unsere verehrten Zuhörer habe ich extra eine Pantomimen-Aktion eingeführt. perfekt. Deswegen ist so ein erfolgreicher Podcast. Der Pantomimen-Podcast. Ja, wir verschieben Easy Park. Ach so, dieser Hack oder was? Na, wir haben es empfohlen. Seitdem nutzen wir es wirklich. Bist du bescheuert, René? Das geht doch gar nicht. Jetzt kennen die ersten 10 Stellen unserer Hausnummer. Auch die Bricks-Webseite ist gehackt, ne? Bricks? Was ist ein Bricks? Blue Bricks, so heißt die. Die Lego-Steine, ja. Da war auch irgendein Hackerangriff, habe ich gelesen. Ja. Guck mal, ob deine Lego-Steine noch da sind. Die blauen sind die gehackten. Und während wir weitersprechen, verbinden wir mal kurz neu. Tja, unbedingt. Weil wir werden jetzt gleich rausgeschmissen. 3, 2, 1, ja. Meins. Übrigens, was ist los? Warum hast du nicht diese coole Haltung von neulich? Ach hier, diese Sessel-Chill-Haltung. Wahrscheinlich bin ich nicht gechillt. Ich mache Füchse. Ich hätte auch so Bock auf Füchse, aber ich mache ja. Füchse. Opa, Füchse. Ah, nur wenn du der Mama nichts sagst. Die Aufnahmen dürfen gestoppt werden. Die Aufnahmen müssen gestoppt werden. Stopp die Aufnahmen. Stopp die Aufnahmen. Ich stoppe jetzt.